Der Schriftsteller und Regisseur Günter Rücker gehörte zu den wichtigen Hörspiel- und Drehbuchautoren der DDR. Vor 100 Jahren, am 2. Februar 1924, wurde er geboren. Für MDR Kultur Anlass und auch besonderes Anliegen, das Wirken Günter Rückers zu beleuchten. Gehörte er doch zweifellos zu den Radiopionieren der Nachkriegsära des Mitteldeutschen Rundfunks in Leipzig, aber auch, weil sich nach der friedlichen Revolution 1989 Widersprüche zu seinem Wirken offenbarten. Einerseits hatte er mit Hörspielen und Filmen wie Porträt einer dicken Frau, Siebentakte Tango, Der Dritte oder Die Verlobte vor allem die Kriegsjahre im Nationalsozialismus differenziert aufzuarbeiten begonnen. Andererseits wurden Hinweise auf eine inoffizielle Tätigkeit für die Staatssicherheit bekannt, die die ostdeutsche Kulturszene erschreckte. Mein Name ist Nicole Standke und ich bin dazu im Gespräch mit dem Literaturwissenschaftler Dr. Matthias Braun. Guten Tag, Herr Braun. Guten Tag, Frau Standke. Sie haben von 1968 bis 1977 evangelische Theologie, Theater- und Literaturwissenschaft in Berlin und Leipzig studiert, waren dann bis 1992 wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bertolt-Brecht-Archiv der Akademie der Künste der DDR in Berlin und haben über Literatur und Kultur in der DDR publiziert. Wie würden Sie Günter Rücker einordnen? Für mich ist Günter Rücker jemand, der vor allen Dingen als Autor von vielen Hörspielen einen großen Einfluss auf die Hörspieltradition in der DDR genommen hat. Und er ist zum anderen auch ein bekannter Filmemacher, der teilweise die Drehbücher mitgeschrieben hat, aber auch teilweise selbst inszeniert hat. Und hat dann auch später angefangen, als Erzähler in Erscheinung zu treten. Aber ich würde sagen, der Schwerpunkt bei Günter Rücker und seine Stellung sozusagen in der Literaturgeschichte der DDR beziehungsweise der Filmgeschichte beruht doch einmal auf seinen großen Leistungen als Hörspielmann und zweitens eben durch seine Drehbücher und seine Filme. Ich habe ihn auch sozusagen zunächst wirklich kennengelernt über seine Filme. Den ersten Film, den ich gesehen habe, noch als Schulkind, war der Fall Gleiwitz. Das war so Pflichtaufgabe. Und das hat man dann einfach so mitgenommen und hat sich da auch nicht so wahnsinnig viele Gedanken drüber gemacht. Den zweiten Film, den ich von ihm gesehen habe und an dem er mitgearbeitet hat, das war Das russische Wunder. Den fand ich doch arg agitatorisch, muss ich sagen. Und ich habe dann aber auch seine späteren Filme gesehen, unter anderem Bis dass der Tod euch scheidet und vor allen Dingen, was mich damals sehr angerührt hat und der dritte habe ich übrigens wirklich dreimal gesehen, so interessant und so gut fand ich diesen Film, so hat er mich bewegt. Und ich habe dann auch Die Verlobte gesehen und da direkt Günter Rücker in einer kleineren Runde in der Akademie der Künste sozusagen persönlich kennengelernt. Da wurde viel über diesen Film gesprochen. Da waren eine ganze Menge an Akademiemitgliedern dort. Und es wurde über diesen Film hinaus, über Fragen von Faschismus und Opfer des Faschismus und dieser ganzen Problematik gesprochen. Und da ist mir, wie auch in der einen oder anderen Veranstaltung in der Akademie, habe ich Günter Rücker immer als einen sehr freundlich umgehenden und auch einen witzigen Mann erlebt, der große Sympathie ausgestrahlt hat. Anfang der 1990er Jahre tauchten dann Stasi-Vorwürfe gegen Günter Rücker auf. Herr Braun, Sie waren von 1992 bis 2015 wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Forschungsabteilung der Stasi-Unterlagenbehörde und waren dort zuständig für die empirische Erforschung der Arbeits- und Wirkungsweise der Stasi im Kulturbereich. In Ihrem Buch Kulturinsel und Machtinstrument Die Akademie der Künste, die Partei und die Staatssicherheit haben Sie vermerkt, dass die mehrbändige Akte des IMB Günther bis auf die Aktendeckel vom MFS vernichtet wurde. Inwiefern lässt sich denn eine IM-Tätigkeit ohne diese Unterlagen einschätzen? Um diese Frage zu beantworten, muss man sich ein bisschen auskennen, wie die Staatssicherheit gearbeitet hat und wie sie ihre Arbeit festgehalten hat. Es stimmt, es gibt nur noch die Aktendeckel dieser Akte eines IMB Günther und die Inhalte sind also vernichtet. Man muss aber wissen, dass die Vernichtung dieser Akten keineswegs sämtliche Spuren eines IM sozusagen auslöscht, wenn nicht auch in der Registratur Löschvermerke durchgeführt worden sind. So kann man feststellen, weil diese Vermerke erhalten geblieben sind, dass Günther Rückers Akte erstens am 12. Oktober 1989 sind die Akten des Teils 1 und Teil 2 ohne Ersatzverfilmung gelöscht worden. Erhalten geblieben sind aber der Löschvermerk, der Index über die Personen mit dem Klarnamen Günther Rücker, dem Geburtsdatum und der Erstregistrierung vom 18.04.1973 und der Beschluss zum Anlegen eines IM-Vorganges mit der Perspektive, Zitat, es ist vorgesehen, den Kandidaten auf der Linie Schriftsteller und Verlagswesen zur operativen Bearbeitung feindlicher, verdächtiger Personen zu werben. Soweit. Das heißt also, wir können zu dem IMB Günther und Günther Rücker feststellen, dass es sich da um diese Person Günther Rücker handelt. Und wir können feststellen, dass es sich bei diesem IM um einen sogenannten IMB handelte, also einen inoffiziellen Mitarbeiter mit Feindberührung. Und dieser Kategorie kann man durchaus als einen hochkarätigen IM betrachten, der direkten Kontakt mit Personen hatte, die vom MFS als feindlich eingestuft wurden und deren Vertrauen besaßen. Das heißt also, wir haben es hier schon mit einem aus der Perspektive des MFS hochkarätigen, wichtigen, inoffiziellen Mitarbeiter zu tun. Ab wann und wie lange und wie intensiv Günther Rücker als IMB Günther fungierte, ist nicht nachweisbar. Belegt sind allerdings neben dem schon erwähnten einige wenige operative Aktionen, in denen der IMB Günther auftaucht. Also wir haben eine Möglichkeit, zumindest einige Aktionen, an denen Günther Rücker beteiligt war, wo er involviert war, festzustellen, sodass man sagen kann, IMB Günther alias Günther Rücker hat für das MFS für eine bestimmte Zeit, die wir nicht genau benennen können, gearbeitet. Nun war Günther Rücker seit 1972 Mitglied der Akademie der Künste und dort von 1974 bis 1982 Sekretär der Sektion Literatur und Sprachpflege. Er war im PEN und seit 1978 Mitglied des Zentralvorstands des Deutschen Schriftstellerverbandes. Warum wurden Künstler Mitglied in solchen Verbänden und welchen Stellenwert hatten diese Institutionen und Gremien in der Kulturpolitik der DDR? Um diese Frage zu beantworten, muss man sich erst einmal klar werden darüber, dass die von Ihnen genannten Institutionen integraler Bestandteil des Kulturbetriebes der DDR waren. Kunst und Literatur besaß für die Staatspartei einen hohen ideologischen Stellenwert. Und Literatur sollte nicht nur bilden und unterhalten, sie sollte auch den umfassenden Herrschaftsanspruch der Partei ideologisch begründen helfen. Diese genannten Institutionen waren sowohl für die Förderung als auch die Kontrolle, also auch die Durchsetzung und Lenkung der Kulturpolitik der SED ganz wichtig. Außerdem hatten sie die Funktion, Autoren zu binden. Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass die Schriftsteller in der DDR zur überwiegenden Anzahl freischaffend waren. Das heißt, sie waren in keiner Institution in irgendeiner Art und Weise angebunden. Durch die Mitgliedschaft in dem Schriftstellerverband zum Beispiel hatten sie erstens, also waren sie akzeptiert als Schriftsteller, waren sie anerkannt, konnten sie Anträge stellen, Stipendien bekommen. Der Schriftstellerverband hat sozusagen auch eine gewisse Sorgepflicht. Und gleichzeitig ging es eben darum, dass man mit diesen Schriftstellern gezielt arbeiten konnte und sie auch darauf verpflichten konnte, dass sie sich zu dem Statut des Schriftstellerverbandes zum Beispiel bekannt haben. Das heißt, zur Schaffensmethode des sozialistischen Realismus und die führende Rolle der Arbeiterklasse und ihrer Partei anerkannt haben. Und dann heißt es weiterhin in dem Statut, ein Mitglied war verpflichtet, entschieden gegen alle Formen der ideologischen Koexistenz und das Eindringen reaktionärer und revisionistischer Auffassungen im Bereich der Literatur aufzutreten. Das heißt also, damit ist jeder Schriftsteller, jede Schriftstellerin, die dort eingetreten ist, auch eine gewisse Verpflichtung eingegangen, beziehungsweise konnte man sie, wenn man es für notwendig hielt, in diesem Rahmen auch in gewisser Weise disziplinieren. Die Akademie der Künste war eine Einrichtung, in der nur Künstler aufgenommen wurden, die nach Ansicht des Staates große Kunstwerke geschaffen hatten. Und Mitglied der Akademie der Künste zu werden, war eine besondere Auszeichnung. Diese Auszeichnung war mit einem monatlichen Salär verbunden und gleichzeitig auch mit der Möglichkeit von Reisen und von Ausstellungen und von Gesprächen innerhalb eines kleinen Zirkels, in dem man sich austauschen konnte. Es war also auch eine Möglichkeit, staatlich sozusagen ermöglicht, in einem geschützten Raum sich auch über vielleicht brisantere Themen, ästhetische und politische, auszutauschen. Aber das in einem bestimmten Rahmen zu machen, das war eine wesentliche Aufgabe auch der Akademie der Künste. Und sie hatte in gewisser Weise auch eine beratende Funktion. Sie sollte auch die Regierung beraten. Das nahm aber im Laufe der Zeit immer mehr ab. Und eigentlich war sie dann auch eine Institution, über die man die Kulturpolitik der DDR sozusagen in die Tat umsetzen wollte. Der PEN war dann eine Institution, der unter anderem auch ins Ausland wirken sollte, die DDR-Literatur sozusagen internationalisieren sollte und der auch bestimmte interne Debatten geführt hat. Aber die großen Intentionen eigentlich des PEN, nämlich das freie Wort und den Schutz der Autoren, das war eine absolute Illusion, die in der DDR nicht durchgesetzt wurde. Sie haben in Ihrem Buch über die Akademie der Künste den Fall einer 1981 geplanten Anthologie beschrieben, in der Texte junger, bis dahin nicht in der DDR publizierter Autorinnen und Autoren veröffentlicht werden sollten und bei dem Günter Rücker eine maßgebliche Rolle spielte. Wer hatte da was geplant und warum? Um diese Geschichte der Anthologie zu verstehen, muss man ein kurzes Stück zurückgehen. Das Akademiemitglied Franz Fühmann geriet immer mehr in eine abseitige Position, weil er verschiedene Projekte einbringen wollte und weil die sich immer stärker sozusagen gegen die offizielle Kulturpolitik richteten und er damit gehindert wurde, weiterhin wirklich produktiv arbeiten zu können, zog er sich immer mehr zurück. Das führte dazu, dass der Akademiepräsident Konrad Wolf quasi den Parteiauftrag bekam, sich um das Akademiemitglied Franz Fühmann zu kümmern. Und so kam es zu mehreren Gesprächen zwischen Fühmann und Konrad Wolf. Und innerhalb dieser Gespräche brachte dann Fühmann auch seine, wie er immer gesagt hat, Bedrückungen zum Ausdruck, dass junge Leute in der DDR nicht publizieren könnten. Und er meinte, das wäre eine ganz, ganz wichtige Sache. Das müsste doch möglich sein. Und daraufhin wurde beschlossen, also sozusagen mit der Zusage von Konrad Wolf, man könnte doch mal eine Sammlung von Texten zusammenstellen, wo diese jungen Leute ihre Texte vorstellen können, und dann könnte man auch darüber diskutieren. Daraufhin hat Franz Fühmann zwei junge Autoren, nämlich Uwe Kolbe und Sascha Andersson, beauftragt, sie sollten doch mal so eine Sammlung zusammenstellen. Das haben sie dann auch gemacht. Und als diese Sammlung zusammengestellt war, haben sie die Franz Fühmann übergeben. Und Franz Fühmann war dort sehr elektrisiert, kann man sagen. Er hat gesagt, zum ersten Mal sehe ich wirklich die junge Generation in der Dichtung in dieser Zusammenstellung ausgebreitet. Und er fand diese Zusammenstellung aufregend in jeder Hinsicht. Und er sah zwar auch, dass es Schwierigkeiten geben sollte, aber er wollte Günter Rücker als Sekretär der Sektion Literatur und Sprachpflege dafür gewinnen, dass man diese Anthologie veröffentlichen kann. Und Günter Rücker hat sich dieses Manuskript genommen, hat Kopien hergestellt, hat eine Kopie auch an die Staatssicherheit weitergegeben und hat dann dazu sozusagen einen Bericht geschrieben, eine Einschätzung geschrieben über diese Textsammlung. Und da zitiere ich mal draus, Günter Rücker war also der Meinung, dass 80% dieser Texte feindlich sind. Und sie lassen eine verhärtete feindlich-politisch-ideologische Grundhaltung erkennen. Und er hält die Mehrzahl dieser Texte für literarisch minderwertig. Außerdem schreibt Günter Rücker als I.M. Günther, dass er diese Textsammlung als einen persönlichen Angriff betrachtet hat. Das war durchaus keine Ausnahme. Man kann in dem Zusammenhang auch daran erinnern, dass auch andere DDR-Schriftsteller Vorbehalte gegen diese Nachwuchsautoren hatten, vornehmlich die aus der sogenannten Prenzlauer Berg-Szene. Und so hat zum Beispiel Volker Braun diese neue Strömung als Neutöner bezeichnet und Stefan Hamlin hat von Autisten gesprochen. Es wurden einfach hier Texte vorgestellt, die Themen ganz anders angesprochen haben, als sie in der Literatur angesprochen wurden. Und es ist vor allen Dingen, sind diese jungen Autoren von einem ganz anderen Ausgangspunkt ausgegangen. Sie sahen nämlich keine Perspektive mehr in der DDR. Sie konnten nichts anfangen mit der Tradition, aus der Günter Rücker und Ältere gekommen sind, die Auseinandersetzung mit dem Faschismus, der Aufbau der DDR. Sie sahen nur noch, dass das alles Illusionen waren und dass die Realität dagegen sprach. Und dieses Gefühl, diese Erkenntnisse, dieses, wie Daniela Dahn mal gesagt hat, null Bock auf Offizielles zu haben, das stand alles in diesen Texten, kam alles in diesen Texten vor. Und das schien offensichtlich also ein massiver persönlicher Angriff für Günter Rücker zu sein. Dann kam es zu einem Gespräch mit den beiden Herausgebern und Franz Fühmann. Und in diesem Gespräch hat zum Beispiel Günter Rücker notiert, dass Kolbe und Andersson in einem dreckigen, ekelerregenden, richtiggehend verwahrlosten Zustand erschienen sind. Er machte den beiden Herausgebern dann deutlich, dass das vorliegende Manuskript keinerlei Chancen habe, in der DDR veröffentlicht zu werden, weil es generell gegen die gesellschaftlichen Verhältnisse in der DDR gerichtet sei. Für ihn, also für Günter Rücker, sei die Arbeit an der Anthologie beendet. Für die Textsammlung habe es nie ein Mandat der Akademie gegeben, was natürlich nicht stimmte. Und würde die Arbeit nicht eingestellt, kämen die Autoren der Sammlung in den Verdacht, eine feindlich-negative Gruppenbildung auszumachen. Mit diesen Aussagen unternahm der Sekretär der Sektion für Literatur und Sprachpflege von Anfang an den Versuch, dieses offizielle Projekt, denn Präsident Wolf hatte ja seine Zustimmung gegeben, zu kriminalisieren. Und in diesem Zusammenhang, im Lichte sozusagen der Biermann-Affäre, die ja noch nicht so lange her war, wurde dieser Autorenkreis der Anthologie als ein Sicherheitsproblem und von der Staatssicherheit als politischer Untergrund eingestuft. Franz Hümann war ganz anderer Ansicht. Er war nämlich der Ansicht, dass es sich hier um keine Gruppenbildung handelt, sondern er sagte, die Problematik ihrer Arbeiten wächst aus der unseres Lebens. Das Quälende und Beunruhigende ihrer Fragen stammt von dort, aus der Realität. Literatur, die peinigende Fragen aufwirft, die Unangenehmes konstatiert, die der Idylle entschieden abholt, der Selbstzufriedenheit unzuträglich und dem Wunschdenken nicht förderlich waren, kurzum, die eben das leisten, was ihrem Wesen nach Funktion der Literatur auch ist, nicht ausschließlich, doch zumindest auch. Das war die Haltung von Fühmann und er hat versucht, den Akademiepräsidenten Konrad Wolf umzustimmen, hat gesagt, wenn diese Literatur nicht veröffentlicht wird, dann werden diese jungen Leute in der DDR ersticken und das könne er doch nicht wollen. Konrad Wolf hatte inzwischen einen Hinweis von der Kulturabteilung des ZK der SED bekommen, dass auf keinen Fall diese Anthologie erscheinen darf. Und dementsprechend trat er in dem Gespräch mit Franz Fühmann auch auf und behauptete dann auch, es wäre nie die Rede davon gewesen, dass das irgendetwas überhaupt veröffentlicht werden könne. Und damit sei der Fall für ihn entschieden und er gebe dieses Manuskript an Fühmann zurück. Wenn wir uns jetzt fragen, was bedeutete das eigentlich alles? Dann muss man sagen, das Verbot der Akademie-Anthologie ist ein Symbol für das Scheitern all jener Versuche, die sich nach der Biermann-Ausbürgerung 1976 um eine Vermittlung zwischen den verhärteten kulturellen Fronten bemüht haben. Partei und Staat versuchten mit allen erdenklichen Mitteln, diese Literatur einer neuen Generation zu unterdrücken. Ich würde sagen, aus heutiger Sicht stellt sich das Verbot der Anthologie als Beginn für den Ausschluss und die Kriminalisierung der jüngeren Autorengenerationen in der DDR dar. Ebenfalls in das Jahr 1981 fällt die Ernennung eines neuen Chefredakteurs der Literaturzeitschrift Sinn und Form. Gewählt wurde damals der Schriftsteller Paul Wiens, von dem nach der Wiedervereinigung bekannt wurde, dass er als IMB-Dichter für die Staatssicherheit tätig war. Herr Braun, Sie haben geforscht zur Geschichte von Sinn und Form, diesem ungeliebten Aushängeschild der SED-Kulturpolitik, wie es im Untertitel Ihres Buches dazu heißt. Und Sie sind auch hier auf die Einflussnahme Günter Rückers gestoßen. Wie sah die konkret aus? Bei meinen Studien bin ich auf eine Notiz gestoßen, die in etwa so lautet, das Ergebnis, dass Paul Wiens, Chefredakteur, neuer Chefredakteur der Zeitschrift Sinn und Form geworden ist, beruht auf einer sogenannten operativen Kombination, in die der IMB Günther eingebunden war. Im Stasi-Deutsch bedeutet eine operative Kombination der legendierte Einsatz zuverlässiger, operativ erfahrener und für die Lösung von Aufgaben geeigneter IM. Kombinationen sind weitgehend auf realen vorgefundenen Umständen und Bedingungen aufzubauen. Wir haben also, wenn wir uns das vergegenwärtigen, es ging darum, dass ein neuer Chefredakteur gebraucht wurde, weil der Vorgänger in Rente gegangen ist. Und nun ging es darum, für diese exklusive Zeitschrift Sinn und Form einen neuen, möglichst würdigen Chefredakteur zu finden. Einerseits haben etliche Akademiemitglieder das abgelehnt mit den unterschiedlichsten Begründungen, dass sie nicht dafür bereitstünden. Und in diesem Zusammenhang wurde Günter Rücker von seinem Führungsoffizier sozusagen beauftragt, daran mitzuwirken, dass doch möglichst Paul Wiens neuer Chefredakteur wird. Also, es war dann so, dass in der entscheidenden Sitzung, in der die Sektion Literatur und Sprachpflege darüber abstimmen sollte, wer nun neuer Chefredakteur werden wollte, hat sich Günter Rücker sehr engagiert dafür und hat massiv unter den Akademiemitgliedern dafür geworben, dass Paul Wiens neuer Chefredakteur wird. In der Aussprache hat sich zunächst Franz Fühmann dagegen gewandt, weil er der Meinung war, dass Paul Wiens gar nicht so umfassende Kenntnisse der Literatur habe, wie sie für die Chefredaktion notwendig seien. Und Stefan Hermlin hat in der Aussprache zunächst auch davor gewarnt, Paul Wiens als Chefredakteur zu ernennen, weil er seiner Meinung nach viel zu wenig gebildet gewesen sei. In der entscheidenden Abstimmung hat dann nur Franz Fühmann dagegen gestimmt und Stefan Hermlin hat sich der Stimme enthalten. Beflügelt wurde natürlich auch noch die Intronisierung sozusagen von Paul Wiens, weil der Akademiepräsident auch von vornherein durch Rücksprache mit der Kulturabteilung des ZK auch die Information bekommen hat, es wäre wünschenswert, dass Paul Wiens neuer Chefredakteur wird. Das heißt, wir haben also hier so eine Situation, wo mehrere Institutionen quasi dann eine Kaderentscheidung treffen und die dann letztendlich im Sinne sowohl der Partei als auch der Staatssicherheit ausgefallen ist. Das ist also so etwas, was man öfter hat und im Stasi-Deutsch heißt das sozusagen, das ist eine politisch-operative Zusammenarbeit zwischen mehreren Institutionen, in der also verdeckt die IEMs auch wirksam werden. Das ist, haben wir hier quasi eine Art klassischen Fall so einer sogenannten operativen Kombination. Das ganze Prozedere und die ganze Mühe und den scheinbaren Erfolg des MFS in dieser Angelegenheit, der war also von kurzer Dauer, denn Paul Wiens leitete krankheitsbedingt die Zeitschrift nur sehr kurze Zeit. Und damit fand die geheimdienstliche Eroberung einer sogenannten Schlüsselposition ihr schnelles Ende. Die Literaturzeitschrift Sinn und Form blieb erhalten. Sie hat jetzt in diesem Jahr ihr 75. Jubiläum. Sie hat viele Krisen überstanden in der DDR-Zeit und auch in der Zeit im wiedervereinigten Deutschland. Und sie bringt jetzt nach wie vor alle 2 Monate ein neues Blatt, ein neues Heft hervor. Und das ist sehr erfreulich. Was meinen Sie denn mit ungeliebtes Aushängeschild der SED-Kulturpolitik? Die DDR-Regierung sah sich immer auch in der Pflicht bzw. die Notwendigkeit, dass man nach außen hin sehr gut dasteht. Und dementsprechend musste man natürlich auch bestimmte Aushängeschilder installieren, musste man sie haben, die dann auch nach außen hin international wirken. Und gleichzeitig bedeutete das aber, dass man gewisse Zugeständnisse machen musste. Also man kann natürlich eine international attraktive Zeitung nicht so gestalten, als wenn man ein kulturpolitisches Blatt für die DDR produziert. Das heißt, also es waren immer bestimmte Abweichungen, größere, kleinere, zur offiziellen Kulturpolitik damit auch möglich. Und darum ergibt sich also sowas, dass es ein ungeliebtes Aushängeschild ist, nämlich eins, was den politischen Realitäten zwar folgt, aber eigentlich, wenn man könnte, würde man gerne darauf verzichten. Nun war ja Paul Wiens offensichtlich nicht die erste Wahl für den Chefredakteursposten. Günter Rücker selbst hatte wohl gesagt, er kann diesen Posten nicht übernehmen. Andere Kandidaten hatten auch abgelehnt. Warum sollte es nun aber unbedingt Paul Wiens werden? Wenn Rücker das übernommen hätte, dann hätte man zwar auch einen IMB sozusagen installiert, aber wenn man Wiens und Rücker hatte, dann hatte man ja in der Akademie gleich zwei IMs installiert. Rücker hat es abgelehnt. Rücker hat gesagt, also offiziell hat Rücker gesagt, er kann das nicht. Das sei mal ganz dahingestellt. Sicherlich wollte er das auch nicht. Man darf ja nicht vergessen, viele, die dafür vielleicht von ihrer, ich sage jetzt mal, Qualifikation in Frage gekommen wären, die wollten das auch nicht machen, weil das sehr viel Arbeit bedeutete und weil das für sie bedeutete, weniger ihre eigenen künstlerischen Produkte, ihre Texte weiterhin veröffentlichen zu können, also daran arbeiten zu können, die Zeit zu haben. Und gleichzeitig bedeutete das natürlich auch, Chefredakteur solch einer Zeitschrift zu sein, die immer versuchte, bestimmte Nischen auch auszufüllen, die ständig stark beobachtet wurde. Das hieß, es gab häufig Debatten darüber, warum habt ihr das gemacht? Es gab also viel Ärger auf der kulturpolitischen Ebene, auf der politischen Ebene. Es gab mehrere Situationen, wo der Parteiapparat überlegt hat, diese Zeitschrift einzustellen. Also da wurde viel Energie und viel Kraft dann auch verbraucht. Und viele Autoren wollten einfach, was ja ganz normal ist, ein Künstler will immer sein Werk weiterentwickeln. Der Filmemacher Konrad Wolf, der über 15 Jahre Präsident der Akademie war, hat das nur aus Parteitreue gemacht. Der wollte viel lieber auch Filme drehen. Und das war natürlich auch immer eine Belastung. Das war nicht nur eine Ehre, sondern das war eine Belastung. Und das war immer auch eine Position, wo man zwischen Parteiapparat und Künstlern vermittelnd wirken musste. Und das war manchmal eben auch sehr aufreibend. Können Sie was über Günter Rückers Motivationslage, solche Posten auch zu übernehmen, sagen? Das ist in gewisser Weise ein bisschen hypothetisch, das weiß ich nicht. Aber ich kann mir denken, dass Günter Rücker schon kulturpolitisch tätig sein wollte. Und dass er das auch immer wieder gewesen ist. Und das ist ja nicht nur so gewesen, dass er Sekretär der Sektion Dichtung und Sprachpflege war, womit er natürlich zum Leitungsgremium der Akademie gehörte und damit auch eine gewisse Literaturpolitik mit vorantreiben konnte. Also diese Sektion war ja dafür verantwortlich, auch literarische Preise zum Beispiel zu vergeben. Es ist auch so gewesen, dass Günter Rücker, das fand ich ganz interessant, der hat dann auch im Schriftstellerverband 1987 und 1988 die Verantwortung dafür gehabt, sich wiederum um junge Autoren zu kümmern und sollte die sozusagen einhegen in die offizielle Literaturpolitik. 1987 ging es unter anderem darum, dass er den Auftrag hatte, die jungen Leute, die auch wieder wie schon zu Zeiten der Anthologie wieder etwas anderes einbringen wollten in den literarischen Prozess in der DDR und die auch wieder vorhatten, man müsste doch so eine Anthologie machen und die müsste dann auch ausgelegt werden auf dem 10. Schriftstellerkongress 1988. Und da war es auch wiederum Rückers Aufgabe, das zu verhindern, diese jungen Leute einzuhegen und sozusagen irgendwie einzupassen, dass sie nicht ausscheren können. Ja, es bleibt offen, ob er das immer von alleine machen wollte oder ob er diesen Aufträgen gefolgt ist. Aber er hat es jedenfalls letztendlich getan. Inwiefern unterschieden sich eigentlich Günter Rückers Aufträge als IMB Günter von denen, die er aus der Kulturpolitik bekam? Oder wie spielt das ineinander? Na, das überschneidet sich zum Teil und zum Teil ist es aber auch separat. Natürlich sind die Aufgaben, die die Staatssicherheit ihm erteilt hat, ganz klar immer die kulturpolitische Linie einzuhalten, jegliche Abweichungen möglichst einzugrenzen. Als Sekretär der Sektion Literatur und Sprachpflege war ja natürlich andererseits war es eine Aufgabe, Diskussionen durchaus auch zuzulassen, aber diese möglichst in einem geschlossenen Raum zu halten, weil es natürlich darum ging, möglichst die Autoren auch in der DDR zu halten. Wir wissen ja, und das muss man sich vielleicht vergegenwärtigen, dass besonders nach der Biermann-Ausbürgerung sehr viele Literaten die DDR verlassen haben. Das war ja durchaus kein positives Aushängeschild für die DDR. Also es ging schon immer darum, auch möglichst noch Leute im Lande zu halten, denen zwar bestimmte Möglichkeiten auch zu eröffnen, die waren dann unter Umständen boten ein bisschen mehr Freiraum als denen, denen das MFS geben wollte. Wir haben ja sowieso praktisch einerseits dieses MFS, was ein klares Feindbild hat. Ein Geheimdienst hat immer ein klares Feindbild, sonst kommt er sowieso nicht zurande. Und politisch, kulturpolitisch, außenpolitisch hat aber auch die DDR immer wieder Zugeständnisse gemacht. Das heißt, manchmal hat die Staatssicherheit gesagt, dieser Autor darf nicht ausreisen, der bekommt kein Visum. Dann hat sich unter Umständen so ein Autor beschwert, vielleicht auch bei der Kulturabteilung des ZK oder auch beim Schriftstellerverband. Dann ging das zum Minister für Kultur und der hat dann oft entschieden, aus staatspolitischen Gründen wird die Reise des Autors XY gestattet. Das heißt also, hier kamen zwei unterschiedliche Aufgaben, die sich dann einfach gerieben haben und zu Konflikten geführt haben, aufeinander. Das muss man sehen, dass das Ministerium für Staatssicherheit in all diesen Prozessen sozusagen so Empfehlungen geben konnte, aber nicht über die Entscheidungen der SED, der SED-Führung hinausgehen konnte. Herzlichen Dank, Matthias Braun, für dieses Gespräch. Hier noch der Hinweis auf die beiden Bücher von Matthias Braun, Kulturinsel und Machtinstrument, die Akademie der Künste, die Partei und die Staatssicherheit, das im Verlag Vandenhoek und Ruprecht erschienen ist, und die Literaturzeitschrift Sinn und Form, ein ungeliebtes Aushängeschild der SED-Kulturpolitik, erschienen in der Edition Temmen. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Nicole Standke.